Das nigerianische nationale Kim-Il-Sung-ismus-Studienkomitee veröffentlichte jüngst auf seiner Internet-Homepage einen Beitrag unter dem Titel »Die verbrecherische Wahrheit der Sanktionsresolution der USA«. Der Atomtest und der Starttest der ballistischen Rakete in der DVJK seien die gerechte Wahl für Selbstverteidigung angesichts der über ein halbes Jahrhundert lang anhaltenden atomaren Drohung von den USA. Und der Start des Erdsatelliten sei auch das gesetzmäßige Recht eines wild anerkannten souveränen Staates. Die Sanktionsresolutionen gegen die DVJK seien das Ergebnis des grausamen, inhumanen und menschendesfeindlichen Verbrechens, das das humanitäre Prinzip allseits ablehne und das koreanische Volk des elementarsten Existenzrechts beraube.